Letztlich kam es angesichts der übermäßig gewachsenen Landbevölkerung zu einer Mangelernährung, mit der das Land in vielen Regionen noch heute zu kämpfen hat. Der kolumbianische Austausch lief zwischen den mittlerweile vernetzten Welten in verschiedenen Richtungen ab, und das im Hinblick auf die kulturellen Einflüsse wie auch auf die potenziellen Folgen für Umwelt und Ernährung. Der kolumbianische Austausch wird gerne oft so dargestellt, als hätten Nationen oder Kolonialreiche bewusst verschiedene Nutzpflanzen oder Tiere transportiert, und auch ich habe mich dessen hier schuldig gemacht. Die Beispiele der Philippinen und Chinas zeigen jedoch, dass es sich letztlich um ein Netzwerk handelte, das mit Hilfe der verschiedensten Kaufleute, Lebensmittelproduzenten, Reisenden, Schriftsteller und Regierungsbeamten aus allen Kontinenten und Kulturen aufgebaut wurde. Samen und Tiere allein reichten nicht aus. Eine angemessene Bewirtschaftung erforderte, insbesondere in den Tropen, auch Traditionen bezüglich Anbau und Viehhaltung, die von wandernden Menschen mitgebracht wurden. Um ein aufschlussreiches Beispiel zu nennen: Zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert wurden 12 bis 13 Millionen Afrikaner im Rahmen des transatlantischen Sklavenhandels zwangsweise aus ihrer Heimat über den Atlantik transportiert. Wie wir im nächsten Kapitel genauer erfahren werden, begann damit in den Tropen eine zunehmend globalisierte, kapitalistische, rassistische Ausbeutung von Landschaften und Arbeitskräften. Man sollte aber auch festhalten, dass die Afrikaner, die damals zwangsweise verschifft wurden und deren Nachkommen heute in vielen Nationen auf dem amerikanischen Kontinent einen beträchtlichen Bevölkerungsanteil ausmachen, Yamswurzeln, Schwarzaugenbohnen, Wassermelonen und Kochbananen sowie das Wissen um ihren Anbau mitbrachten. Sie bearbeiteten kleine Felder an den Rändern der Plantagen, auf denen sie zur Arbeit gezwungen wurden. Und nicht nur das. Da viele Betroffene seit dem 16. Jahrhundert bereits zu Hause in Afrika Mais- und Maniokanbau betrieben hatten, brachten sie auch eine kulturelle Tradition mit, in der die verschiedenen Lebensmittel in neue, nachhaltige Systeme und eine vielseitige Küche einflossen. Auch der Reisanbau wurde Vermutungen zufolge auf ähnlichen Wegen nicht von Asien, sondern von Westafrika nach Amerika transportiert. Das sind bei weitem nicht die einzigen Beispiele, aber sie zeigen ganz deutlich, dass übersehene, ausgegrenzte Gruppen für die Entstehung neuer Ökosysteme und Wirtschaftsordnungen in der postkolumbianischen Zeit oftmals eine entscheidende Rolle spielten. Die europäischen Kolonialherren brachten nicht nur biologische Neuerungen mit, sondern auch ihre eigenen Religionen und Vorstellungen von der Landnutzung. Die intensive, direkte Kontrolle über die Natur, Eigentumsbegriffe, Konzepte zur Anlage von Siedlungen und die hohe Bedeutung, die der Ertragsmaximierung auf einem bestimmten Stück Land beigemessen wurde, stellten für die tropischen Landschaften und ihre Bewohner eine neue, oftmals traumatische Erfahrung dar. Das Prinzip wurde auch als ökologischer Imperialismus bezeichnet. Ein besonders offenkundiges Beispiel für die neue Ideologie der Ausbeutung war das Streben der Menschen von der Iberischen Halbinsel nach dem Silber und Gold der Neotropis. Als die Spanier sahen, welch reichen Gebrauch die indigene Bevölkerung von den Erzen machte, nahmen sie eilig Erkundung und Gewinnung in Angriff. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts förderte allein Spanien in nur 100 Jahren das Dreifache der Silbermenge, die man zuvor in Europa gewonnen hatte. Welches Ausmaß solche Tätigkeiten hatten, erkennt man an der Größe der Bergbaustädte, die zu jener Zeit entstanden.